Besser als das Hauptquartier. Irgendwo in der Galaxie. So, Gliese 832, Space ISS HQ, endlich da. Das hat aber auch gedauert, meine Fresse. So, wo müssen wir jetzt hier lang? Schau mal da unten. Hier, hier, Besucherzentrum, da. Lass ja, mal, das sieht gut aus. Ja. Fliegen wir mal rüber. Also der Pförtner sieht ja gruselig aus, du. Also. Fies, ne? Also fette schwarze Kutte, richtig schwer behangen und so. Na, komm, du weißt, du kannst den Leuten nicht unter die Burka schauen. Lass uns einfach mal gucken, ne? Ja, so, schon. Hier, einfach mal Fenster runter. So, hi. Hey ihr beiden, na, ich bin die Betty von Space ISS. Hi, herzlich willkommen. Hattet ihr eine angenehme Reise? Ja, war in Ordnung. Super, okay, würdet ihr beiden kurz euren Namen verraten, dann kann ich im System nachschauen und euch die Besucherpässe ausstellen. Ja, klar, also Maschu und Max von Creamspeak. Aha, okay. Und der Grund eures Aufenthalts? Terror. Terroristenkram? Aha, ja. Ich muss das mal kurz hier eintragen ins System. Ja, klar. Da war die kleine Leute. Also... Ja, wir haben es auch echt eilig. Mhm. Also, kann ich euch in der Zwischenzeit vielleicht eine Kleinigkeit zu trinken anbieten? Einen kleinen Ayran, ein paar Datteln oder so. Oder hier vielleicht so eine Duftpalme fürs Raumschiff, damit das nicht so mief. Danke, also ich hab eine ganz schlimme Laktoseintoleranz und der Max kriegt immer so schnell Ausschläge von diesem Duft. Super. Okay, und euer Herkunftsort? Erde, von der Erde sind wir. Also Köln, Deutschland. Ach ja. Oh, mal ein bisschen was Exotisches, ne? Ist ja auch spannend mal hier. Wobei, man muss ja dazu auch sagen, wir sind ja sehr liberal, was die Herkunft unserer Mitglieder angeht. Also diskriminiert wird da jetzt niemand. Wirklich? Was ist denn zum Beispiel mit Schwulen? Ja, also Schwule natürlich nicht, ist klar. Ne? Was ist hier mit den Schiiten? Nehmt ihr die? Nee, die nehmen wir auch nicht. Aber sonst nehmen wir wirklich jeden. Also, auch Behinderte? Aha, also okay. Hier sind eure Besucherpässe. Viel Spaß. Ciao. Das ist echt nicht schlecht, das Essen. Burek, Falafel, alles war so geil. Ja. Warte, bis du das Baklava bekommst, mein Freund. Die ISS-Kantine ist die beste in der ganzen Galaxie, glaub mir. Ah, super. Sag mal, Abdul, dieses Auditing, ne? diese Befragung, meinst du, wir müssen uns da irgendwelche Sorgen machen? Also ich meine, ich hatte ja meine schon, aber... Ist dieser Machu gerade da drin? Ja, genau, Machu, ja. Der wird da befragt. Jungs, macht euch keine Sorgen. Nach der Nummer, die ihr abgezogen habt, werden wir hier wie Helden behandelt. Okay. Also, solange ihr beim Gespräch keinen Unfug macht, Mohammed-Karikaturen zeigen oder so. Na, klar, okay. Max, ich muss los. Ich habe ein Pottrennen zu gewinnen. Viel Glück euch beiden. Und denkt daran, keine Mohammed-Karikaturen zeigen. Keine Mohammed-Karikaturen. Okay, danke, Abdul. Vielen Dank. Ne? Macht gut. Ciao. Ciao. Ciao. Tschüss. Machu, hier drüben. Hey, Max. Hey. Ja? Na? Na, da bist du wieder. Der ist ganz schön lange gedauert. Ist alles gut gelaufen? Oder? Oh ja, du, da lief alles super, du. Okay. Ich bin da rein, haben erst ein bisschen gequatscht, dann haben wir uns gegenseitig die Hoden massiert und ich habe ihm dann von hinten die Prostata mit Gänseschmalz eingerieben und er hat mir ins Gesicht gepinkelt. Also, eigentlich wie ich damals im Bibelcamp. Willkommen zu Creamspeak. Creamspeak. Das Wiener Würstchen unter den Podcasts, die Handy-Gürtelhülle unter der den Bauchbeutel unter den Podcasts und der Schulranzen mit dem Joghurt drin unter den deutschen Podcasts. Wir hatten eine ganz wundervolle Woche und wir können eigentlich gleich direkt ins Thema springen. Der Max hat was vorbereitet. Thema. Ich nicht. Ich hab was vorbereitet. Also mein Gedanke war, wir reden heute mal im Groben über diese Zeiten der Unsicherheit, in denen wir gerade leben, ob das jetzt damit zu tun hat, dass ein Trump Präsident ist, dass ein Van der Bellen österreichischer Präsident geworden ist, dass... Viel schlimmer ist ja, dass, glaube ich, mit 46% der andere Hofer. Der andere 46%. Der Hitler, der Hofer, haben. Der genau. Göring, der, genau, ja. Habe ich noch gar nicht mitbekommen, habe ich noch gar nicht gelesen, ist mir auch völlig egal. Also steht mal wieder fest, 46% Österreichs ist rechtsradikal. Ich glaube, das kannst du nahtlos auf die Welt übertragen. Also ich glaube, 46% der Welt sind Nazis, wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach. Haben wir von Breitbart News diese Information. Und das bringt mich auch schon zum nächsten Thema, beziehungsweise zum einem Teil. Wir werden ab jetzt gesponsert von Breitbart News. Breitbart News, your source of reliable reporting. Und die sind gar nicht so rechts, wie man immer meint. Also wirklich. So recht sind die gar nicht. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, wo gesagt wurde, dass die Artikel tatsächlich gar nicht so recht sind, wie man meint, dass das Schlimme meistens nur diese Foren darunter sind. Also diese Seite gibt quasi einen sicheren Hafen für das ganze extrem nationale und rechte Gedankengut. Ja, gut, aber ich meine, das hast du ja bei Spiegel Online in der Kommentarspalte ja genauso. ich muss dazu sagen, wir sind unseren Versprechen ja immer noch nicht nachgekommen oder so mäßig und haben uns richtig tief mit Russia Today oder mit Breitbart News beschäftigt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich finde die Seite auch unmöglich zu lesen mit diesen Großbuchstaben überall. Du meinst, die ganze Seite ist eine einzige Bildschlagzeile, das ist einfach, it's hard to handle. Es ist ziemlich eklige Seite, muss man jetzt sagen. Es ist auch relativ schmierig. Das Einzige, was ich gemacht habe, war mir mal den Breitbart Merchandise Shop anzugucken. Und da hast du so geile Designs dabei wie Unapologetically American. Das schenke ich meiner Mama zu Weihnachten. Oder zum Beispiel richtig geil fand ich. Ich bin straight rechts aufgezogen worden. Ja, straight edge right wing. Meine Mutter hat mir jeden Abend den Struwwelhitler vorgelesen. Und zu Nikolaus wurden immer die Springerstiefel poliert. Genau. Rausgestellt. Und dann haben wir immer zusammen auf den Nikolaus eingetreten, weil der ja Türke ist. Das waren die guten alten Zeiten. Schön. Und du glaubst nicht, wie die Nachbarn geguckt haben, als die drei Könige gekommen sind und mein Papa hatte. Einer davon war halt immer schwarz. Get the hell of my property! Blackface übrigens. Genau. Ist das immer noch so, dass einer der drei Könige schwarz angemalt wird? Oder leben mittlerweile so viele Afrikaner in unserem Land? Du meinst, es gibt für jeden Krippenspiel genug. Wie gesagt, wir werden mittlerweile von Breitbart News gesponsert. Wir werden von Breitbart News gesponsert. Wir haben so eine Nazi-Spruchquote zu erfüllen. Wir müssen mindestens einmal die Minute etwas rassistisches. Aber keine Angst. Euer Creamspeak ist immer noch das alte Creamspeak. Wir hauen nur ab und zu diese subversiven Sprüche raus. Genau. So, schön fand ich auch bei Breitbart, um das abzuschließen, das Merchandise-Thema, fand ich auch das Motiv, das hat für mich so die amerikanische Seele sehr schön zusammengefasst. Das sind so zwei gekreuzte Flinten. Ich nehme an, wahrscheinlich aus dem Civil War noch so Steinschloss-Musketen oder sowas. Mit so einem Lorbeerkranz und so einem Strahlenkranz noch drumherum. Und dann Under Attack All the Time. Das ist so geil. Ich meine, das ist doch wirklich, das embodied doch fast so ein bisschen diesen Charakter der amerikanischen Medienlandschaft. Oder so, hide your kids, hide your wives. Ja, the bad guys are coming for you. Das war ja auch, das hat ja auch Bernie Sanders irgendwann mal gesagt zu Trump. Wenn du immer sagst, make America great again, was ist denn dann dieses Great again. Also was ist denn das Großartige, das zurück muss? Erklär doch mal, was das Großartige ist, was du willst. Also dieses Äquivalent zu den Kindern, die auf dem Rücksitz sitzen. Mom, Dad, when is America great again? When we're there, shut the fuck up! Ja, genau so. Okay, aber genau. Ja, du hast ein Thema vorbereitet. Genau, und zwar von Breitbart News, weil der Witz ist ja so ein bisschen, dass diese komische Zeit, in der wir leben, die wird ja nicht nur dominiert von irgendwelchen krassen Fake-News-Seiten, da habe ich auch noch übrigens eine funny Story zu, aber dazu vielleicht später mehr. Und diesen, ich sag mal, ganz krass realitätsverzerrenden Medien oder irgendwelche neue Geschichten, wo Leute sich einfach schlichtweg Sachen ausdenken, ne? Stichwort irgendwie Flüchtling, männlich, 23, hat Hund, weiblich, 4, in Klammern Blondie, irgendwie bei lebendigem Leibe am Spieß gebraten. Das ist passiert. Was ist nur mit unserem hide your dogs, hide your cats. Es ist ja generell eine Zeit, wo einfach durch das Internet extrem viele neue Medien aufpoppen und neue Seiten an den Start gehen, die zumindest so einen journalistischen Appeal, sage ich mal, nach außen pflegen. Weißt du, sagen so, wir sind eine Nachrichtenwebsite. Und es ist ja eben manchmal so, dass abgesehen von den Extrembeispielen, ne, wie irgendwie halt Breitbart oder Russia Today oder noch extremer halt solche ausgedachten AfD-Echsenmenschen, Verschwörerseiten oder solche Geschichten, ne? Gibt's ja eben auch Seiten, die halt nur diesen Anschein erwecken, aber oder vielleicht sogar wirklich sich irgendwie auch ein bisschen Mühe geben, irgendwie was Journalistisches oder sowas in der Art zu veröffentlichen, aber halt eben doch eine sehr relativ klare Agenda haben. Und das finde ich halt ja, also nicht, das würde ich jetzt nicht per se verdammen, weil du kannst ja auch sagen, zum Beispiel, ja, Spiegel ist halt irgendwie, ist halt tendenziell eher so ein Sozen-Medium oder halt so ein bisschen linksliberal eingestellt, genauso aber wie halt manche. Aber nicht in den Foren. In den Foren ist es dann doch eher konservativ rechts. Das ist eine andere Geschichte, aber ich meine, das ist ja auch irgendwie halt institutioneller Journalismus und Qualität. Also ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, behaupte, dass Spiegel Qualitätsjournalismus ist, mit Leuten, die auch. Ach, ich denke, so, zumindest was das Investigative angeht, ne? Reitet der Spiegel vorne weg oder mit vorne mit. Genau, Stichwort aber, Football Leagues, worüber wir nicht reden werden, weil wir sind beide keine Fußballfans und es ist lame as fuck. Ja, ich dachte mir auch, also ganz ehrlich, wir können ganz kurz können wir drüber reden. Ja? Das letzte Mal, dass ich Spaß am Fußball hatte, war 2006, 2008 die Ecke. Als ich im eigenen Land war. Genau. Und so, aber einfach nicht, weil Fußball da so toll war oder nicht, sondern weil ich einfach nicht wusste, was für ein Rattenschwanz an Korruption da hinten dran hängt. Der funny Part war die Corruption, ey. Ja, eigentlich schon. Und ich dachte, also spätestens 2016 in Brasilien, nee Quatsch, das war ja dieses Jahr, 2014 in Brasilien, da dachte ich dann wirklich, es kann nicht sein, es macht doch keinen Spaß mehr. Du schaust dir die Spiele an und denkst dir, ja, aber. Ist ja mit Olympia genauso. Kleiner Funfact nebenbei, ihr merkt vielleicht schon so ein bisschen, der Maschu ist der eigentliche Herausgeber von Football Leagues, aber. Pssst. So, wolltest du noch was zu Fußball sagen oder kann ich mit meinem relevanten Thema machen? Nee, aber wir müssen langsam wieder eine Breitbart-Quote bringen. Breitbart-Quote. Flüchtlinge raus und zwar nicht mit einem Jet. Und mehr Deutsche rein. Deutschen wieder reinholen, genau. Die geflohen sind. Die ganzen aus Südamerika. Und zwar Massendeportationen. Alle Deutschen aus dem, auch wenn du im Urlaub bist. Ja? Zack, wenn du keinen Attest hast und selbst dann, alle Deutschen wieder rein. Und jeder in sein Land. Jeder wieder zurück in sein Land. Einfach nur ein Jahr ausprobieren und gucken, ob es läuft. Ja, nee, also wenn dann froh sein, dass so viele infiltrieren, um die Technologie sind. Zu stehlen und dann zurück zum Vaterland, um ja. Genau, wir wollen die braunen Kinder wieder haben. Die sind uns. Was? So, bevor wir uns weiter in dieses schreckliche Thema reinsteigern, ich würde gerne mal was Kleines bringen, was mir letzte Woche in meinem. Das ist, klingt auch schon wieder so geil anekdotisch. Du glaubst nicht, was mir letzte Woche auf meinem Newsfeed passiert ist. Also wirklich, da lass dich kringelig. Nein, mir ist that moment when you can't distinguish between Der Max kommt gerade wieder in diese in diesen Flow, wo er einfach nur noch hektisch vor sich herredet. So, okay, Mann, ich versuche seit 5 Minuten schon wieder hier das Thema anzuschneiden. Gib mir Mühe. Also, ich habe letzte Woche eine Story in meinem Newsfeed gesehen von der Seite fightthenewdrug.org und das war so ein Klassiker von, wo irgendwie eine Person einen Artikel teilt, die du irgendwie so gar nicht auf dem Zeiger hast und dann kommt da halt random so ein Post von dieser Person daher und du liest so eine Überschrift so Debunking the popular myth that porn can be healthy. Und wie das immer so ist, wenn ich irgendwas mit Porn lese, klicke ich sofort drauf. Da war auch so eine suggestive, also da war alles drin, was du brauchst, um Max zu clickbaiten. Es war Porn drin in der Headline, es war ein MacBook auf dem Vorschaubild und man hat sogar verschwommen so eine lasziv mit T-Shirt bedeckte Frau sich auf dem Sofa regeln sehen. Da kann ich ja auch nicht Nein sagen. Ich versuche auch gar nicht, zu widerstehen. Genau. Auf jeden Fall, wie gesagt, also ne, Post geshared, Fight the New Drug, Headline, Debunking the Popular Myth that Porn Can Be Healthy und dann noch mit der Subheadline, One of the more confusing things in society's views on porn is the so-called health argument for watching. We're here to show you the hard facts on the issue. Und da dachte ich erstmal schon so, was für ein Health Argument for watching porn? So, I didn't know, can porn be healthy? So, ist das der Grund, warum ich nie krank werde? I don't know. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Wir müssen vielleicht einfach mal aufhören, drei Wochen lang zu masturbieren und Porno zu gucken und dann einfach gucken, wie es uns geht. Aber wir werden dann bestimmt Sniffel. Das ist auch der Grund, warum wir eine Folge haben ausfallen lassen müssen, weil bei Maschu das Internet gemacht wurde und ja. Genau, es ging einfach nicht sofort. Nach zwei Tagen ging das Husten los, Blut aus der Nase, Fingernägel sind mir ausgefallen, Szene auch. So, also, den Artikel kann jeder, wenn er mag, kann er gerne nochmal selber nachgucken. Ich werde ihn jetzt nicht im vollen Wortlaut nochmal vorstellen. Aber im Grunde genommen, ich will aber auch ungefähr wissen, was passiert ist. Also. Genau, deswegen, ich werde es ein bisschen zusammenfassen. Also, ne, der Artikel fängt halt an mit: One of the more confusing things in today's conversation around porn is the so-called health argument for watching. Many people claim Max, that. Max, du musst übersetzen. Du weißt, also, wir haben. Unsere Hörer sind gerade im Deutschen mächtig. Ich gehe davon aus, dass wir. Dass wir alles nur anglizistisch vorbelastete Refugees sind. Wir sind ein deutscher Podcast, wir sind ein deutscher gesponsert Podcast. Von Breitbart. Gesponsert von Deutschbart. Und Max, Stahlbart. Max, beruhig dich. Ich weiß, es geht um Porno. Ich weiß, du bist aufgeregt. Ich weiß, du willst den Leuten dein Lieblingshobby beibringen. Aber, oder unser Lieblingshobby, okay. Ich möchte jetzt nicht aussetzen. Warte mal, ich versuche mal einen kurzen Gang runterzuschalten. Ja, ja. Also, Fight the New Drug. Es ist ein Artikel. Und der Artikel eröffnet mit dem Statement, dass viele Leute einfach als Argument vorbringen oder als Vorwand vorbringen zu sagen, dass es ein guter Grund, Pornos sich anzugucken, ist, dass es halt gesund ist. Ne? Aber so von was wegen ist denn jetzt gesund? Weiß nicht, wird nicht näher definiert. Also ganz ehrlich, wenn ich mich auf mein somatisches Empfinden verlasse, ne? Das ist ja quasi somatisch, ist einfach nur, du isst irgendwas und das schmeckt nicht gut und du merkst, dein Körper reagiert schon, dann lass lieber sein oder, ne, du siehst eine rote Beere und denkst dir, bitte besser nicht. Und wenn ich zum Beispiel, also nach dem Akt fühlt man sich immer so schmutzig und grauenhaft. Man merkt ja eigentlich schon, dass man da gerade was gemacht hat, was irgendwie nicht richtig ist. Also ich glaube, wir müssen uns das nicht schönreden. Also, ich fühle mich nach dem Akt immer fantastisch. Ach, ich krieg bestimmt wieder Ärger. Reden wir jetzt offen über Masturbieren oder über Sex? Weil eigentlich geht es ja nur um Pornografie. Über alles, was körperlich ist. Alles, was mit Sex related ist, bereue ich danach. Jetzt. Eine 360-Grad-Wende machen. Also. Mit Anlauf noch mehr. Okay. Der Artikel sagt im Grunde genommen eigentlich nur, oder als Eröffnungsstatement, dass halt viele Leute behaupten, dass es ein Masturbieren und das Pornos gucken oder Porn konsumieren, dass es eine positive und natürlicher Ausdruck von Sexualität ist und irgendwie, ja gut, das habe ich zwar noch nie gehört, aber hier steht, dass Leute behaupten, dass es sogar hilft, Wahrnehmung und Einstellung gegenüber Sex zu verbessern. Das halte ich für großen Blödsinn, aber gut. Aber wie wird denn da, ganz kurz, ich hake jetzt ein, ich unterbreche nicht, ich versuche nur jedes Statement zu entschlüsseln. Absolut. Was ist denn bitte natürlich daran? Das hört sich ja, natürlich hört es an, als wäre es dem Menschen von der Natur mitgegeben. Also damals die Höhlenmalereien waren also nichts anderes als Pin-Up-Girls und Porno. Und die Neandertaler sind dann da rum und so, ja, das gehört ja, der Peter hat in seiner Höhle ganz heißes Englisch. Ja. Dann sind die alle in die Höhle vom Peter. Genau, der hat den neuen HD-Fingerpaint-Porn genau. Auf dem Dingsbus. Nein, ich denke, es ist tatsächlich, geht ein bisschen in die Richtung. Und ich meine, das ist ja auch einfach so, also pornografische Darstellung und erotische Kunst oder was man halt als, da gibt es ja ein breites Spektrum, breites Spektrum, was als Kunst oder als Schmutz oder wie auch immer dargestellt. Aber erotische Darstellungen sind ja so alt wie die Menschheit. So, darauf können wir uns ja einigen, ja. Oder? Ja, genau. ist ja auch was Feines. Aber erotische Kunst, das kann ich gleich erstmal entschlüsseln, ja. Erotische Kunst war einfach nur ganz klar, irgendwann im viktorianischen Zeitalter hat sich irgendein Ernest Hemingway in England ein paar Möpse-Bilder aus Indien angeguckt, Kamasutra oder so, und die Frau kam rein und so, Ernest, das ist Kunst. What? Oh my. Ja. Also, das ist Kunst, Baby. Deswegen hatten auch die wohlgesettelten Gentlemen damals auch ein Study. Einfach so ein Room, wo halt die Frau nicht rein konnte. Der Pornstash. Okay, also, soweit so gut. Wir sind bei der Behauptung, dass halt Leute halt sich scheinbar das Gucken von Pornos mit Natürlichkeit und Gesundheit verteidigen oder so, was ich einfach in the first place schon schwachsinnig finde, weil warum total sollte man das Gucken von Porno irgendwie rechtfertigen müssen? Das ist, wo ich auch sagen würde, ja, ich würde sagen, it's natural, it's there, so people consume it, that's what humans do. Ja, das ist wieder eine schönere Erklärung dafür, das denke ich auch. Das ist ja so ein klein bisschen wie die Tüte Chips, die bei mir rumliegt und die ich esse. Es ist genauso wie fucking Tiere, die sich an vergorenen Früchten berauschen. So, ja, die genau wissen halt selber nicht, wie man irgendwie Wein keltert oder Bier braut und deswegen essen sie vergorene Früchte, weil du wirst besoffen, das ist fucking geil. So, that's how we do. Ja, wir kommen der Sache immer näher. Also und, auf jeden Fall kann man ich denke, man sollte mal das moralische Oberwasser rausnehmen und sagen, das, ja, hier, komm, ist ja alles moralisches voll. Oberwasser raus, Hosen runter. Hosen runter, raus mit dem moralischen Oberwasser. Genau. Aus den Nüssen. Okay. Ich find's schön, dass wir seit 5 Minuten drüber reden und ich bin noch nicht mehr über den ersten Absatz des Artikels. Ich find's super toll. Ich bin stolz auf mich. Ich bin stolz auf mich auch. So, und dann geht der Artikel noch weiter und sagt, ja, okay, und manche Leute behaupten auch, es ist irgendwie repressed oder halt prüde, wenn man irgendwie, dass Leute behaupten, es wäre prüde, wenn man keine Pornos guckt und wie auch immer, wo ich sage, dude, das ist einfach jedem völlig freigestellt, wer Pornos gucken will, guckt Pornos, wer keine Pornos gucken will, der guckt keine Pornos und setzt sich noch Scheuklappen aus, wenn er an der nächsten H&M-Reklame vorbeigeht. Die sind auch viel zu sexuell geworden. Es ist viel zu sexuell geworden. Also gerade die Prospekte für die ganzen armen Teenager, die immer ihre Boner verstecken müssen. So, und dann geht's ein bisschen weiter mit, okay, wir rollen jetzt mal die Wissenschaftskeule raus und sagen so, The Reward Center, ne? Irgendwie pornografische Bilder stimulieren das, den Ausstoß von Dopamin und gibt einen Belohnungseffekt und so, ja, no shit, sex does that too. und so weiter und so fort. Und dann wird später noch eine Studie zitiert, eine Studie betitelt Internet Pornography and Loneliness an Association, Fragezeichen, also ja, Internetpornografie und Einsamkeit, ein Zusammenhang. Und da wird es nämlich interessant für mich, weil der ganze Artikel, also wie gesagt, jeder kann sich den nochmal ordentlich durchlesen, aber ihr kriegt ungefähr den Gist von der ganzen Idee. Die Seite heißt Fight the New Drug, der Artikel ist gegen Porn und die ganze Seite ist einfach nur eine Kampagne, die tatsächlich, also Aufklärung im Namen der Wissenschaft vorgeblich macht, betreibt, um halt die Gefahr, vor den Gefahren des Pornokonsums zu warnen und Leuten zu helfen, die irgendwie mit ihrem Pornokonsum strugglen. Und vorweg will ich auch sagen, ich will jetzt nicht sagen, Und vorweg möchte ich sagen, gerade wenn meine Freundin zuhört, ich gucke keine Pornos. So, ich finde das scheiße. Genau. Ja. Fight the new drug. Nein, und vorweg möchte ich dazu sagen, ich denke, dass es mit Pornokonsum und du könntest denselben Artikel wahrscheinlich auch über Facebook schreiben. Du könntest sagen so, wenn wir bei Facebook irgendwie Notifications und Likes bekommen, dann gibt es auch einen Dopaminausstoß im Brain. And we all get addicted. Und so weiter und so fort, ne? Und Leute sagen, oh, but it's natural, I'm only communicating with people, but actually it's the devil, weißt du so. Also und, ich denke, man kann sich ja, ganz kurz, man kann sich ja wirklich mal kritisch mit dem Thema Pornokonsum auseinandersetzen. Genau, deswegen das Ganze hat ja, zu Ende bringen. Das ist für mich so eine Geschichte, wo ich sagen würde, das ist halt wieder eine Frage des Gold oder der Dosis, ne? Dass die Dosis macht das Gift. Wenn du wirklich pornosüchtig bist, dann kann dir so eine Seite wahrscheinlich helfen, wenn da wirklich sinnvolle Tipps sind. Ich habe noch nicht so viele Artikel gelesen. Oder eine Therapie oder was auch immer. Es gibt ja tatsächlich Leute, die einfach abhängig sind von Pornokonsum. Genau wie Leute abhängig sind oder von WoW, also damals. Genau, oder Videospiele. Genau, oder Second Drogen, Life. Andere Drogen, wie auch immer. Second Life. Rubik's Cube ist das neue Ding. Oder Rubik's Cube ist die neue Spieledroge für Jugendliche. Oder Breitbart News. Ja. Oder diese, wie hießen diese? Jenga. Diabolo. Jojo, ich habe letztens gesehen, ein Junge unten an der Ampel, der hat eine Stunde lang Jojo gespielt. Ich bin auch kurz darunter, habe ihm das Jojo aus der Hand geschlagen und gesagt, du wirst mir danken. In 20 Jahren wirst du mir danken dafür. Visitenkarte von Fight the New Drug, the Jojo Addiction. Is it messing with our kids' brains? Also ich denke, dass Porno nicht nur in der Sache, die Dosis macht das Gift, gefährlich sein kann. Ich denke auch, dass gerade wenn man jetzt im frühen Alter und seine Sexualität noch nicht wirklich aktiv auslebt, dass gerade das schon zu einer Störung der Sexualität kommen kann. Und ich weiß, das klingt jetzt auch wieder so halb prüde, aber ich bin ehrlich gesagt, ich beneide die Jugend von heute nicht um ihren Zugang zu Pornografie. Ich bin froh, dass ich, als ich damals, meine Sexualität ging ja irgendwann los mit 23, aber ich wurde auch, bis ich 20 war, wurde ich gestillt. Aber da ist also alles ein bisschen nach hinten geschoben. Also als ich damals auch keine Zähne. Ich weiß, der hat immer seine Dritten drin, während er es erzählt. Also als ich damals so 12, 13, 14 war, als das losging, hatten wir sexy Sportclips auf DSF und mittwochabends lief ein Softcore-Porno bei ProSieben und wir mussten uns anstrengen. Und Freitagabend auf Vox. Ja. Freitags waren meine Eltern oder meine Mutter zu Hause, das ging nicht. Also. Die hat das 2-3 Mal, hat dazu gesehen und gesagt, das war's. Mittwoch ist okay, sexy Sportclips auch, aber nicht, wenn ich mit meinen Freunden hier Kaffeekränzchen hab. Und es war schwer für uns. Also es war peinlich, ne, wenn man erwischt wurde. Klar. Wir hatten, Zugang, so, es ging halt nicht jederzeit. Du musstest warten. Du hast bist mittags um 14 Absolut. Uhr von der Schule nach Hause gekommen, hast dir den Wecker gestellt und hast dich schon darauf gefreut, dass es heute Abend um 10 losgeht. Und ja, das war schwierig. Und heutzutage, du kommst nach Hause, sitzt im Schulbus vielleicht sogar und guckst dir irgendwas an. Du holst dir einmal im Schulbus einen runter. Ja, es ist einfach so erreichbar alles. Ne? Ja, brauchst, nee. So, du brauchst keine Fantasie mehr. Es ist alles sehr ne, visuell. Ja, ja, gut. Aber ich denke, das ist ein bisschen, also da also ich sehe das ähnlich. Und vor allem auch der Zugang zu wirklich harten Scheiß, sag ich mal. Ne? Also es war ja damals, war es irgendwie schwierig, an sowas zu kommen. Du hattest gesagt, dieses Softcore-Ding oder halt irgendwie sexy Sportclips, das ist ja verhältnismäßig harm. Los. Das Wobei ist ja heutzutage ist das nichts anderes vor uns als C&A-Werbung. Holy shit. Ne? Genau, also ich meine, es gibt auch Generationen vor uns, die hätten gesagt, so, boah, dieser neue Ankle-Porn that's been around. Genau, oh mein Gott. Wo irgendwie die feinen Damen den Spitzenrock mal ein paar Zentimeter lüften. Also das ist schon harter Tobak. Insofern denke ich, da muss man immer auch beachten, dass es natürlich so eine Generationsgap immer gibt. Ja, weil, es ist auch alles viel freizügiger, ist auch okay. Aber so, es gibt immer noch einen Unterschied zwischen, ich finde ja, es gibt ja sogar einen Unterschied zwischen mal eine nackte Frau sehen und wirklich den Akt beobachten. Ja, klar, ne? Aber so. Vor allen Dingen ist es ja auch so ein Ding, man muss auch so, die sexuelle, also die Education hat sich ja auch weiterentwickelt. Weißt du, wenn man vor 100 Jahren irgendwie, hättest du wahrscheinlich mit deinen Eltern überhaupt nicht drüber sprechen können. So, und du warst halt im Bestfall irgendwie, hast du geglaubt, dass halt Babys vom Storch kommen oder so, weil der Storch halt so unfassbar sexy aussieht. Ja, Sexualunterricht war ein, also ich meine, die ersten, die dir das beigebracht haben, waren dann meistens halt die Priester im Konfirmandenunterricht. Und, genau. Ne? Und später, wenn du nicht das Glück hattest und atheistisch erzogen wurdest, halt irgendwann mit 16 bis 22 beim ersten Mal so mittendrin. Oh shit! So geht das also. Interesting. Aber ich muss auch sagen, ich denke auch, dass die Erwartungshaltung, und ich erinnere mich noch daran, meine Mutter war wirklich immer sehr offen und ehrlich, was Sexualität anging. Und ich finde das sehr schön. Es war weder prüde noch verklemmt. Mhm. Und wir haben offen darüber geredet und sie meinte auch ganz klar zu mir. Wenn du in so einem Sexclan aufgewachsen bist, ne? Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, darüber zu reden. Es gibt da draußen vielleicht auch Leute, die dasselbe Schicksal haben. Meine Mutter war die 15. Frau unseres Gurus. Also meine Mutter hat mir in frühester Kindheit, vielleicht zu früh, nein, meine Mutter hat mir damals am Anfang, Mitte der Pubertät schon gesagt, hör zu, Sexfilme und so, ich kann dich nicht davon abhalten, ne? Wenn du, ist halt so, aber sei dir sicher, Sex ist was anderes, ja? So, das läuft nicht so. Solange der VCR-Rekorder nicht verklebt ist, du. Genau. Aber nein, die hat mir auch damals die Geschichte erzählt, dass ihr Bruder hat in der Schule tatsächlich noch Flugblätter bekommen, wo drin stand, dein Sperma kommt aus dem Rückenmark und du wirst zum Krüppel, du kriegst haarige Hände und verklemmt. Ne? Ich habe sehr haarige Hände übrigens dazu. Ja gut, aber also, du masturbierst auch öffentlich. In jeder Legende steckt ein Fünkchen Maybe ja, und du hast auch einen sehr krummen Rücken. Oh. Und ist, ja, auf jeden Fall. Unfassbar krummer Rücken. Zurück zu, wie Sex und unsere Jugend vergibt. Pornei. Also, wir sind bei dem Punkt, wir müssen mal langsam wieder zurück. Back genau, track, wir gehen langsam wieder zurück auf den Artikel, mit dem wir uns beschäftigt haben. Ganz kurz, also, ich möchte vorher noch ich habe was aufgemacht, ich will das kurz zu Ende besprechen. Ja, okay. Für uns war es halt wirklich, für uns war es schwer, daran zu kommen und es war auch irgendwie ein natürlicher Umgang. Heutzutage wirst du ja zugebombt mit Sex. Und es ist einfach so leicht zu haben. Und ich denke, dass sich so eine Pornoabhängigkeit, so eine verquerte, verzerrte Art von Sex, eigentlich ist, wenn man von Sex redet, redet man ja wirklich von einer gewissen Innigkeit, die man mit einer anderen Person hat. Ja. So. Und das ist halt in Filmen genauso wenig wie eine Rom-Com wahre Liebe vermittelt, kann ein Porno, ne, wahren Sex vermitteln. Genau, und genauso wenig kann Schindlers Liste die wahren Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs vermitteln. Ja. Ist alles korrekt. Fantastisch. Aber ich sage dazu nur auch, das ist halt so ein Ding, wo ich sage, ja, Porno ist halt ein Substitut, das ist ein Ersatz. So, und natürlich ist das ist, du kannst auch nicht sagen, so, ein McDonald's-Burger kann ich gegen irgendwie, weiß ich auch nicht, gegen irgendwie geiles Steakhouse anstinken oder so ein Scheiß. Natürlich nicht. Vor allem, und jetzt ganz kurz, und jetzt kommt nämlich das, gerade wenn es ein Substitut ist, ja, und du zuerst dieses Substitut hattest, dann hast du erstmal eine komplett verzerrte Haltung dazu. Und du weißt ja auch gar nicht, wie das wirkliche Ding ist. Vielleicht vergisst du auch wirklich, wie das wirkliche Gefühl war. Ne? Aber das ist halt das Ding, wo ich sagen würde, da ist es zum einen Aufgabe der Eltern und des Schulbildungssystems zu sagen, so, bringt euren Kindern bei. Das schwulen Bildungssystem. They're trying to make our kids gay with all these dildos. Es ist Teil es ist Aufgabe der Eltern und des Bildungssystems, sagen den Kindern oder Heranwachsenden zu zeigen und beizubringen, was echte Liebe ist, wie das funktioniert und das halt eben auch den Unterschied zu erklären. Vielleicht auch und vormachen. Was jetzt vielleicht nicht auch vormachen. Sexuell. Vielleicht doch, Stichwort. Vielleicht doch. Vielleicht auch mal sagen, Stichwort. So, komm Fritz, du stellst dich jetzt mal dazu und dann zeig dir Papa mal, wie das geht. So, und dann kannst du dir sicher sein, dass der Junge, bis er 30 ist, keine Lust mehr auf Sex hat. So, das war wieder Creamspeak, eher Pädophilie-Podcast aus den 90ern. Och, das hat doch nichts mit Pädophilie zu tun. wenn deine Eltern dich dazu zwingen, dein Geschlechtsverkehr zuzusehen. It's only natural, Benji. Und das sozusagen, dass du halt dadurch, also durch Aufklärung, einfach das in den Kontext einbettest. Und ich denke dann, dass, und das will ich auch nicht bestreiten, es gibt Leute, die da zu kurz kommen und dann sind da vielleicht mit Sicherheit Jungs dabei, die dann irgendwann das erste Mal wirklich mit einem Mädel sind und dann halt irgendwie sich komplett Banane benehmen und vielleicht auch wirklich emotionalen Schaden oder so bei einem Mädel anrichten, weil die irgendwie denken, oh, wir müssen jetzt aber hier irgendwie direkt den doppelten Rittberger mit Deep Throat und BDSM-Explosion und Suicide am Ende machen. Und Houdini. So. Kennst du eigentlich den Houdini? Das ist meine Lieblingssexstellung. Der Houdini. Der Houdini klappt folgendermaßen. Also das geht nur in einem Zimmer, das im Erdgeschoss liegt, ein Fenster zur Straße und du brauchst einen großen Wandschrank, ja, und der Houdini ist so. Es geht los mit Doggy-Style, die Dame muss zum Fenster gucken oder ich glaub, der Herr, ich, ist egal. Das kenn ich sogar. So, und dann irgendwann, das musst du geschickt anstellen, er sitzt quasi schon vorher, sitzt ein Freund von dir oder ein Bekannter, jemand von der Straße, sitzt im Schrank und ihr müsst dann einfach nur schnell die Position wechseln. Also du, ja, rennst schnell raus, er macht weiter im Doggy-Style und dann gehst du draußen am Fenster vorbei und winkst dir zu. Genau, also liebe Kinder, ihr wisst Bescheid, wenn ihr keinen Houdini abzieht bei eurem ersten Mal, dann seid ihr Versager und könnt eigentlich euch direkt selbst aus dem Genpool entfernen. Ja. Auch bitte an die Biolehrer da draußen. Bitte fürs nächste Mal beibringen, den Houdini. Boah, ich sehe schon den Sexualkundeunterricht in 10 bis 12 Jahren. Also, ach, das machen YouTuber. Off to the Jerdy Sanchez. Ach so, genau. Nein. Ich möchte noch was anderes ansprechen zu Porno. Entschuldigung, ich habe nämlich eben gesagt, wir müssen eins nach dem anderen abhalten. Wir brauchen Struktur. Welcome wir brauchen to Struktur und the Organisation in diesem deutschen Podcast. So, und zwar die andere Seite des Pornos, ja, ist nämlich auf der Hersteller-Darsteller-Seite. Und da denke ich mir wirklich, es gibt, glaube ich, eine Netflix-Reportage darüber, dass ja zum Teil diese ganzen Pornostar-Lets und Stars wirklich einfach nur da durchgescheucht werden. Die kommen dann nach L.A. und wohin auch immer mit riesigen Träumen, wollen Schauspielerinnen, Models werden, enden dann irgendwo in der Pornokarriere, machen dann 3 Wochen lang jeden Tag 9 Filme, sind komplett am Arsch. Weil man redet sich ja immer ganz gern ein. Man redet genauso, wie man sich einredet. Ja, es ist ja eigentlich gesund. Redet man sich, die wollen das, die haben ja Spaß daran. Ja, kann ja gut sein, dass es da welche von den Erfolgreichen, von den, was weiß ich, 20. Meinst du, die sich ihre Filme aussuchen können? So ja, genau. Und dann gibt's halt die, die halt nur so Houdini-Filme drehen müssen. Und, ja, aber das ist halt, das ist auch wieder so ein Ding, wo ich sagen würde, das ist in jeder Branche so. Und ich denke, dass oder was heißt, in jeder Branche ist vielleicht übertrieben, aber ich denke, also, ne, sagen, Shit und gute Versionen von Jobs gibt es, ja, wahrscheinlich wirklich irgendwie in jeder Branche. Und das ist halt natürlich, also, dass halt ein Shit-Job in der Pornbranche vielleicht eine Nummer härter ist oder übler als ein Shit-Job im Beamtenwesen, das sei mal dahingestellt, so. Aber ich denke, dass, ich glaube, was dazu gewisses, kommt, es gibt ja gar gewisses keine Regularien. Public Eye, was? Es gibt ja kaum Regularien dort. Ja, vor allen Dingen in den niedrigschwelligen Dingern. Ja. Ne? Also halt die hochkarätigen Pornoproduktionen, die haben natürlich von irgendwie AIDS- oder Geschlechtskrankheitstests bis hin zu irgendwelchen sonstigen Hygienevorschriften und sowas. Und so, das ist ja alles dabei. Aber halt gerade in diesem Low-Level-Porn-Ding ist es natürlich Müssen anders. Jetzt in L.A., wird diese Kondompflicht nicht abgeschafft jetzt gerade? Weiß ich nicht. Bin ich ehrlich gesagt nicht gut informiert. Ich meine, ich habe irgendwas Oder es wurde jetzt Können wir vielleicht dann für nächste Episode nochmal, weil jetzt sonst wir werden wir auf jeden Fall mal recherchieren und gucken uns mal ganz viele Filmchen an und schauen genau, mal. Genau, sonst driften wir nämlich zu sehr ins Porn-Business selbst ab, das wäre vielleicht auch nochmal, vielleicht kriegen wir einen Pornodarsteller mal als Gast, das wäre eigentlich mal eine sehr interessante das Geschichte. Weil mir ging es jetzt tatsächlich erstmal um, also erstmal um Pornokonsum und dann, wie gesagt, zurück zu diesem Artikel. Also. Ich glaube, der Gavin hat aber auch schon Pornos gedreht, den wir das vorletzte ich, Mal hatten. Also ich meine, ich habe den zumindest öfter mal oder zumindest so ein Lookalike in der Fantasie gesehen. Öfters mal gesehen. Das auch so. Es kann auch sein, dass ich mir jetzt eine Folge sehr vivid gezeichnet habe. Ja. Also der ganze, der Artikel, wie gesagt, das ist klar, okay, alles klar. Porn is bad, okay? Und bei sowas bin ich immer direkt skeptisch. Gerade wenn, also wenn nicht nur ein Artikel sagt, okay, es ist jetzt irgendwie ein Meinungsstück und oder ein Opinion Piece, wie man so schön sagt, und das geht irgendwie in eine Richtung und dann haben wir aber vielleicht noch die und die Meinung und das und so eine Kolumne vom Gastautor, sondern wenn wirklich eine ganze Seite dedicated sagt, wir sind die und die Stiftung und das, das ist, scheint so eine, ne, so eine NGO zu sein, und die wirklich sagt so, okay, wir kämpfen halt gegen Pornografie per se, dann ist das so ein Ding, wo ich sage so, okay, kann man mal, ist vielleicht ein bisschen gesunde Skepsis angebracht oder so. Wobei man natürlich dazu sagen müsste, dasselbe ließe sich jetzt wahrscheinlich anbringen bei Stiftungen wie sowas wie Hass hilft oder sagen so, wir sind gegen Nazis. Aber gut, das ist einfacher zu verteidigen, die Stellung, als wir sind komplett gegen Pornografie. Und also klar, man kann ja auch wirklich immer sagen, braucht die Welt wirklich 50 Millionen Pornofilme, tun es nicht auch einfach nur 500.000? Genau, dagegen sagt er auch, ich will auch nicht sagen, es darf solche solche Stiftungen nicht geben und oder was weiß ich. Ich will das auch nicht irgendwie zensieren oder so. Meine Kernaussage oder die Aussage, die ich gerne treffen würde, ist, wenn du eine Seite hast, die sehr stark betont, dass es halt irgendwie oder sich betont als journalistisch, als seriöse Quelle gibt, aber eben sehr, wie sagt man, sehr einseitig berichtet, dann ist in der Regel eine gesunde Skepsis angebracht. So, und ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mir mal diese Quellen da angeguckt, Stichwort Internet Pornography. Warte, sind wir raus aus dem Porno? Dann, oh. Ja, sorry. Ich muss jetzt mal ein bisschen in das Oberthema hier reingehen. Ja. Also, wenn man sich die Quellen anguckt zu dem Artikel, da sind drei Quellen aufgelistet, Stichwort Internet Pornography and Loneliness and Association. So, und im Artikel wird halt impliziert, also warte mal, ich suche mal eben das Quote raus. Dopamin und so weiter und so fort. Okay, ich find's nicht. und Schnell, rette mich. Sag irgendwas. Warte mal, ich benutze mal hier die Search-Function. Ah, Loneliness, hier siehst du. Und da kommt zum Beispiel der Satz vor dem Artikel. No wonder that a 2005 study of internet users showed a significant correlation between pornography use and loneliness. Und das ist so ein Satz, also ich übersetze mal kurz. Also kein Wunder, dass eine Studie von 2005 von Internetbenutzern gezeigt hat, dass es eine signifikante Korrelation gibt zwischen Pornokonsum und Einsamkeit. Und das ist so ein Satz, der ich sagen würde, dass der Satz impliziert oder suggeriert, dass wenn du Pornos guckst, dann fühlst du dich einsam. Ja, dabei ist es ja eher andersrum. Und wenn du einsam bist, hast du einen größeren Hang dazu, Pornos zu gucken. Und das ist genau das Ding, wo ich sage, das ist nämlich so eine Geschichte, wo ich sagen würde, so ein Satz ist halt sehr suggestiv, weil du direkt in diese aus diesem Kontext des Artikels wirst direkt in diese Richtung geschubst. Porno macht einsam, so, und Porno macht schlecht. Und wenn man sich die Quelle dazu mal anguckt, wie gesagt, ich zitiere es mal eben kurz: Vincent Cyrus Yoder, Thomas B. Verdon and Kieran Amon, Internet Pornography and Loneliness and Association, Fragezeichen, wurde veröffentlicht in Sexual Addiction and Compulsivity, Issue 12, 2005, bla bla bla bla und so weiter und so fort. Wenn man sich die Quelle mal anguckt, dann sieht man, und das ist jetzt so ein Ding, wo ich sagen würde, okay, das kannst du halt eben nicht von jeder Person erwarten, dass sie dann nochmal die Quellen des Artikels so genau prüft, gerade wenn es jetzt es ist tatsächlich eine wissenschaftliche Studie. So, dieses Journal, ich habe mir das angeguckt, wo das veröffentlicht wurde, Sexual Addiction and Compulsivity, das ist sogar peer-reviewed. Für die, die es nicht wissen, also Peer-Review ist so das Goldstandard-Verfahren in der Wissenschaft, was so ein Magazin mindestens erfüllen sollte, um halt irgendwie als seriös zu gelten. Das heißt, dass halt mehrere unabhängige Wissenschaftler und Experten auch nochmal drauf gucken und die Artikel überprüfen, die halt veröffentlicht werden in dem Journal. Allerdings gibt es da auch wieder Unterschiede, wo du auch wieder sagen kannst, okay, wie oft wird so ein Journal und werden die Artikel aus diesen Journals zitiert, wie hoch ist sozusagen der Einfluss dieses Journals in der Wissenschaft. Ich habe es jetzt extra für das Ding nochmal nachgeguckt, der ist nicht sehr groß von dem Magazin, weil ich es wirklich genau wissen wollte mal. Und aber die Hauptsache bei der Quelle zum Beispiel ist, das ist eine Korrelationsstudie. Das heißt, die haben nur sozusagen Daten, also Umfragedaten ausgewertet von Internetnutzern und haben dann gesehen, ah, okay, wenn Leute einsam sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, oder viele Leute, die einsam sind, haben auch mehr Pornos konsumiert und halt umgekehrt genau das Gleiche. Und das ist halt der Witz bei einer Korrelation. Du kannst aus so einer Studie keine Kausalität und keine Richtung ablesen. Du kannst nicht sagen, Pornografie macht einsam. Du kannst auch nicht sagen, Einsamkeit macht, verleitet dich dazu, mehr Pornos zu gucken, was ich persönlich, wie das du auch schon sagtest, ja auch für die wahrscheinlichere Richtung halte. Aber du kannst es bei so einer Studie einfach nicht sagen. Und das ist halt so eine Möglichkeit, wie zum Beispiel hier so eine Quelle benutzt wird, um halt zu suggerieren, dass es eine Richtung gibt, die du aber nicht ablesen kannst aus der Quelle. So, zweite Quelle. Das ist eine Senatsanhörung von Jill Manning. Hearing on Pornography's Impact on Marriage and Family. US Senate Hearing Subcommittee on the Constitution, Civil Rights and Property Rights, bla bla, 2005. So, Jill Manning, habe ich nachgeguckt, das ist eine amerikanische Familientherapeutin und Psychologin, die sich halt gerade mit Pornokonsum und dem Einfluss auf Kinder. Hast du gerade selber gegähnt, Max? Ja. Ist das vielleicht das Zeichen? Nein, ich will das jetzt wirklich mal auseinanderdrücken. Is Creamspeak so getting too scientific for our kids? Wir müssen mal wieder Inhalte bringen. So. Ja, es stimmt so. Stimmt schon. Ist okay, mach weiter. Genau, jetzt muss ich mal kurz durch meine fucking Tabs. So, und ich will dazu auch sagen, ich habe jetzt auf Jill Manning, habe ich mich nicht so unfassbar krass reingesteigert. Ich habe auch die ganze Senatsanhörung nicht durchgelesen. Aber ich habe zum Beispiel gesehen, dass Jill Manning Mitglied war mal bei so einem, bei The Heritage Foundation. Das ist so ein konservativer Think Tank aus Washington D.C., die halt Research machen und irgendwie Öffentlichkeitsarbeit und solche Geschichten. Aber wo du auch wieder sagen kannst, okay, das ist halt auch wieder nicht unabhängige Wissenschaft, sondern halt Agenda und richtungsgeleitet, zu einem gewissen Grad zumindest. So, das dritte ist, das fand ich auch so geil, da haben sie nämlich nochmal einen Bezug auf die Pornoindustrie gemacht und haben dann geschrieben, also Porn ist nicht nur schädlich für die, die halt Pornos angucken, sondern auch für die, die in der Pornografie also selber sozusagen teilnehmen, die Darsteller. Eine Studie von 2008 hat reported, dass mindestens 39 Pornostars Selbstmord begangen haben seit 1970. Das ist jetzt nicht wirklich viel, oder? Und das ist halt voll, das ist irgendwie nicht viel und vor allem nicht aussagekräftig, weil was heißt das denn? Aber ja auch zurück zu dem Punkt, worauf wir wollen. Aber wenn du jetzt ohnehin schon gegen Porno warst und du kriegst diesen Artikel vorgesetzt, dann denkst du, oh, verrückt. Aber wie viele Pornostars gibt es? Mehrere tausend? Ja, und mit Sicherheit. Und vor allem, das ist in keinerlei Kontext eingebettet. So, was heißt denn jetzt 39 Selbstmorde auf 46 Jahre oder so? Was sagt uns das jetzt? Was ist das viel? Ist das wenig? Und da habe ich auch mal noch kurz die Mühe gemacht, habe mal nachgeguckt beim Center for Disease Control and Prevention und habe mir mal die offiziellen Suicide-Statistiken in Amerika reingezogen. Und Pornografie taucht da überhaupt nicht auf. Also die höchste Suicide-Rate ist scheinbar in... Darf ich raten? Ja, das lustige Suicide-Game. Selbstmordraten nach Profession. Okay, wir machen eine kleine Raterunde und danach gehen wir in eine Pause. Ich sage, die höchste Suicide Rate ist bei Verkäufer Walmart Sachen einräumen und sowas. Nein, das ist, also Einzelhandel ist leider auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, das ist Platz 7. Platz 7, das ist gar nicht so schlecht. Dann sage ich Lehrer. Nee, also ich löse mal auf. Die höchste Selbstmordrate ist angeblich in Construction, also in Baugewerbe, danach im Management, danach in Production, ich nehme an, das ist Industrie, danach kommt die Handwerker mit Installation, Maintenance und Repair und dann Unknown und danach Studenten. been there, done that. So, also sprich, wieder so eine Zahl, die halt in den Raum gestellt wird, aber ohne irgendeinen Vergleich. Und dazu muss man noch sagen, die Studie kommt von der Pink Cross Foundation. Das ist von einer australischen Ex-Pornodarstellerin, die halt aus dem Business ausgestiegen ist und jetzt gegen das Business kämpft. Nichts gegen die gute Frau Shelley Lubben, aber wo man halt auch sagen kann, hättest du das nicht ein bisschen respektvoller jetzt sagen können? Nichts gegen die gute Frau Shelley Lubben. Nicht Shelley Lubben. Ja, so super toll sieht die auch nicht aus. Aber das, da kann man halt auch, sagen wir mal, gewisse Zweifel dran hegen, wie aussagekräftig jetzt Statistiken sind, die von so einer Einrichtung kommen. Und mein ganzer Punkt, um das Ganze mal du hast jetzt 15 Minuten lang geredet. Jetzt möchte ich den Punkt hören. Mein Punkt ist, wenn ihr über Dinge, Medien, Inhalte, wie auch immer, stolpert im Internet oder im Alltag oder in der Zeitung oder auf einer Toilettenwand gekritzelt oder euch irgendwie euer Lehrer irgendwas sagt oder Mitschüler oder Mitstudenten oder eure Mutter. Nee, bei eurer Mutter nicht, die hat auf jeden Fall recht. Aber Zieht euch ein Kondom an. Genau, nee, aber wirklich, genießt Sachen mit Vorsicht und seid skeptisch. Dann, wenn ihr das Gefühl habt, da ist irgendwas faul, das geht komplett nur in eine Richtung und oder es werden Fakten nur in eine Richtung gebracht und Gegenfakten werden irgendwie nicht aufgezählt. Also es wird sich nicht die Mühe gemacht, sozusagen eine ausbalancierte Meinung zu finden oder sowas im Artikel. Und, ja. Und wenn ihr Leute habt, die solche News mit euch teilen oder sowas, wenn ihr die Zeit und die Muße habt, irgendwie nehmt euch das, wenn es euch interessiert und nehmt euch das ein bisschen vor und führt euch das zu Gemüte, guckt euch die Quellen an, und im Bestfall, ne, klärt die Leute noch drüber auf und sagt freundlich so, hey, und das war jetzt übrigens auch, das ist das Happy End dieser ganzen Story. Ich habe mir einen längeren Kommentar dazu geschrieben. Dazu muss man sagen, die Person ist scheinbar strenggläubig. und habe gesagt so, okay, also ich mich jetzt nicht, ohne mich auch total auf eine Seite schlagen zu wollen oder so, aber die Quellen sehen nicht ganz solide aus. Ich habe das mal aufgedröselt, das und das und das und das. So, also dafür, dass irgendwie die jetzt so stark sich auf die Wissenschaft berufen, machen die jetzt nicht so den starken Punkt, finde ich. Und ja, ich hätte jetzt vor allem arbeiten sie ja dafür recht unwissenschaftlich, ne? Genau das meine ich, ne? Und ich hatte jetzt das Glück bei dieser Person, die hat halt gesagt, ah, ja, danke fürs ausführliche Lesen, irgendwie, ich schaue mir das nochmal an und so weiter und so fort. Und ich sagte, ja, also nochmal direkt eine Bestätigung, ich sage so, okay, hey, super, bla bla, ich wollte das auch jetzt gar nicht dich platt machen oder so, ich sag nur, solche Quellen vielleicht manchmal mit Vorsicht zu genießen oder so. Und dann hat er gesagt, ja, alles gut, ist doch alles wunderbar. Fakt ist, Pornografie kann echte Liebe nicht ersetzen. Und ich sage so, ja, bin ich sofort bei dir, absolut. Und das finde ich immer wieder interessant, weil manchmal ist es, glaube ich, auch so ein Ding, dass vielleicht Leute nur so einen Punkt rüberbringen wollen, wie, ne, Porno kann echte Liebe nicht ersetzen. Wo ich zwar sagen würde, okay, das wussten wir irgendwie alle vorher, aber das ist schon mal, klingt schon mal wesentlich differenzierter als Porn is bad, okay? Genau, und um dazu jetzt auch wissenschaftlich zu bleiben, weil der Max hat jetzt, das war sehr einseitig, was du gemacht hast. Ja, deswegen versuche ich jetzt auch, um dir ein bisschen, ne, Seriosität zu verleihen, sage ich jetzt mal was dagegen. Jungs, bleibt einfach zu Hause, ja, schaut euch einfach ein paar Mal am Tag ein Porno an, hört auf, Nachrichten zu lesen und wenn ihr was lest, dann glaubt das einfach. Zu viel Denken macht den Kopf kaputt. Wir hören uns nach der Pause. Genau, und mit vielen dieser Dank. Ausbalancierten Berichterstattung von Creamspie gehen wir in eine kurze Pause. Vielen Dank fürs Zuhören. Stay curious, stay creamy. Ach nee, wir sind noch gar nicht fertig. Wir sind noch gar nicht fertig. Nach der Pause. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei Peaches and Cream Speak, der Porno-Podcast. Zurück zu Cream Speak, eurem Sex- und Wissenschaftspodcast. Masters of Sex. Wo wir bei Science. Wissenschaft sind und Medizin. Ich war. Du hast endlich mal auf eine dieser Spam-Mails geantwortet und dir erstmal einen Jahresvorrat Cialis gekauft. Ich und seitdem bin jetzt knattert Millionär, es. Weil ich endlich auf diese E-Mails geantwortet habe von einem Uganda. Ich habe letztens 2 Anrufe von der Elfenbeinküste bekommen. Echt? Ja, und geil. Ich habe aber nicht zurückgerufen, das war mir zu seltsam. Und ich dachte, wenn es dringend ist, ruft auch noch ein drittes Mal an. Das ist, aber ich meine, guck mal, siehst du mal wieder, ne? Da merkst du mal wieder, dass Mascho einfach der Entrepreneur-Spirit fehlt, weil, ne, you gotta spend money to make money. Man muss auch mal bei der Elfenbeinküste zurückrufen, da hättest du die 22 Millionen Dollar wahrscheinlich bekommen. Man muss aber auch einfach mal seinen Perso und seinen Reisepass einfach mal abschicken und aufs Beste hoffen. Genau. Einfach mal die Kreditkarte verschicken. So, ich war beim Zahnarzt und ich war zu einer Zahnreinigung. Und sie hat sehr lange gedauert, was in der Akte auch drin stand mit 3 großen Ausrufezeichen. Fällt mir auf, ich könnte eigentlich auch mal wieder Zähne putzen. Ich habe bestimmt seit 5 Tagen nicht. Irgendwann reguliert sich die Mundflora von selbst. Irgendwann echt? Sind genug Bakterien meinst, da, die bösen Bakterien fressen. Dann kommt jetzt dieses Paleo, die Paleo-Diät. Einfach ja, don't brush your teeth. Einstein hat sich nicht die Zähne geputzt, weil damals waren die Zahnbürsten aus Schweineborsten und er hat gesagt, mit Schweineborsten kann man auch Steine zersetzen. Und der hat gesagt, das ist totaler Blödsinn. Hat sich ist das jetzt einer von diesen Bullshit-Einstein-Effekten? Nee, ist es wirklich, ist wirklich ein echter Einstein. Einstein just shat his pants constantly. Nein, nein, deswegen war auch ein sehr einsamer Mann. Und, deswegen hat er auch meistens alleine gearbeitet, weil die Kollegen gesagt haben. Aber ohne Spaß, das höre ich zum ersten Mal. Aber Schweineborsten-Zahnpass, das klingt ja sehr pervers. Ich weiß nur, dass die in Indien klassischerweise halt so, that sounds so racist, aber dass man halt, es gibt, ne, also so also aufgekrisselte Baum, also ne, so Stock. So, Mann, so Stock. Äste halt, ja. so aufge, von irgendeinem bestimmten Baum, dass sie halt so ein bisschen halt so diese Äste so eingeschlitzt, dann hast du halt auch so borstenartige Dinger, damit kannst du deine Zähne putzen. Aber Schweineborsten höre ich zum ersten Mal. Einstein war bestimmt einer von diesen Wissenschaftslehrern, von diesen Physiklehrern, die da immer so ganz nahe kommen und so, ich erkläre dir jetzt mal. Du musst das immer aus dem tiefsten Rachen, da findet Physik statt. Also ich war beim Zahnarzt. Und ich glaube, ich habe perfekte Zähne, sagte mir die Frau. Ich habe gedacht, ja, aber sind so irgendwie ein paar dunkle Rillen hinten. Und ich so, nee, die haben alle. Die hat jeder. Und ich habe tatsächlich perfekte Zähne, wurde es gesagt. Ich glaube, die hat einfach keinen Bock, nach drei Stunden Zahnreinigung zu sagen, sowas, jetzt noch bohren. Sowas wie perfekte Zähne, das gibt's nicht. Das ist so, die hat einfach das von ihrem Optiker übernommen und sagt so, ja, sie haben perfekte Vision-Zähne. Sie haben perfekte Zähne. Genau, und du die sagst, die haben hier 120 von 120 Punkten. Genau. Ich war, glaube ich, vor 2 Jahren das letzte Mal bei einem Zahnarzt und ich habe ja die abgebrochenen Schneidezähne vorne. Ich habe vorne, die beiden Ecken sind abgebrochen und die sind mit Kunststoff gefüllt und die brechen halt alle paar Jahre immer wieder ab. Für die Langzeithörer, darüber wurde ja in unserer Late Night Cream groß gesprochen, wie ich mir die Zähne abgebrochen habe beim Skateboardfahren. Und wir machen übrigens auch mal, in einer der Folgen machen wir mal so einen Pop-Quiz, wo ihr auf abgefragt werdet, auf alle Creamspeak-Inhalte, die bisher stattgefunden haben, und wenn ihr die nicht alle fragen wisst, wenn ihr keinen perfekten Score habt, dann werdet ihr geblockt von also, unserem Server. Willkommen zu Creamspeak, bitte schreiben Sie mit, wir stellen am Ende Fragen. Genau. Und dieser Zahnarzt vor 2 Jahren sagte mir, okay, da sind 5 Zähne, da müssen wir bohren. 5 Zähne, und dann war ich da. Warte, also da hat er festgestellt, okay, Sie haben 5 Zähne im Mund, da müssen wir genau, bohren. Die müssen wir wegbohren. Das sieht so scheiße aus, wenn die alle da sind. Mit so einem Snaggletooth, der von unten rausguckt. Und der sagte auf jeden Fall, 5 Löcher muss gebohrt werden. Dann habe ich gesagt, das ist mir irgendwie zu strange. Und ich habe ohnehin kein Vertrauen zu Ärzten oder zu Menschen. Aber gerade bei Zahnärzte sind mir einfach suspekt. Auch immer bei Zahnärzten die Quellen checken. Einfach immer gucken, so verlangen, so, kann ich mal überhaupt kann ich Ihren vorstellen? Vorstrafenregister sehen. Kann ich mal Diplom sehen. Ja, genau, Vorstrafenregister. Und dann war ich bei einem anderen Zahnarzt. Die Schule gemacht. Das ist ja, sorry. Dann war ich beim anderen Zahnarzt. So. Und die waren total hip. Da standen im Warteraum drei iMacs und das war mir dann auch wieder sehr suspekt. Und alle waren total schön und hatten alle schöne Zähne. Und dann war ich da oben drin und never trust people with beautiful teeth. Never trust people with teeth. Und dann saß ich da oben auf der Liege und die Frau kommt, ja, die Doktorin kommt gleich. Kann ich Ihnen so lange, wie Sie warten, vielleicht ein paar von diesen elektrischen Zahnbürsten zeigen? Und dann dachte ich so, hä, was? Und so ein Sommerhaus in Aspen, Timeshare. Und dann kamen da noch 3-4 andere Leute ran, so ein Motivational Speaker. Und dann erzählte mir die da wirklich 5 Minuten und gesagt, boah, gute Frau, also ganz ehrlich, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Und dann machen wir jetzt Röntgen, okay, dann lassen wir das. Dann kamen sie noch mit Zahnpasta an und so Gel-Einlegesohlen. Also war das so ein Corporate-Zahnarzt, der die ganzen Sachen verkaufen wollte? Ich weiß nicht, wie die sich finanzieren. Diese iMacs wollen ja finanziert werden. Ja, so, genau. Und dann wurde ich geröntgt und meinte so, ja, da sind 3 Löcher. 3 Löcher müssen wir bohren. Und ich so, so, die unterbieten sich. Ja, genau. Die haben bestimmt noch mal, wenn ich jetzt schon von 5 auf 3 bin, dann gucke ich nochmal nach dem nächsten Zahnarzt. Und die haben bestimmt so eine WhatsApp-Gruppe gehabt. So, ja, ey, der Maschow war auch gerade bei mir. Und was hast du dem gesagt? Ja, 3. Weißt du was? Derjenige, der 6 sagt, ja, der kriegt beim nächsten Weihnachtstreffen einen Schnaps ausgegeben. Ja, genau. Und ich dachte dann einfach, boah, okay, jetzt reicht's mir langsam. Dann war ich noch bei einem anderen Zahnarzt, der hat dann 1 gesagt. Und dann war ich gar nicht mehr beim Zahnarzt. Da habe ich gesagt, das ist mir zu blöd. Weil der nächste sagt ja auf jeden Fall 0, was dann auch so war, die Rechnung. Und dann war ich erstmal nicht beim Zahnarzt und dann dachte ich mir auch wirklich, also welcher andere Arzt kann einfach mal sagen, ja, da ist was, da müssen wir jetzt bohren. Also da müssen wir einen chirurgischen Eingriff machen. Wenn du zum Arzt jeder, gehst. Jeder. Also ich meine, Operationen werden so viele angedreht. Ich glaube, das ist nicht sogar so, dass es da so eine komische Prämie gibt. Ich meine, ja, das ist jetzt wirklich dünnes Eis, weil ich habe absolut gar keine no factual base einfach mal whatsoever. Sagen, das haben wir. Aber ich behaupte, ich stelle das einfach mal, genau, ihr wisst ja jetzt alle, wie man Quellen überprüft. Ich werfe das jetzt einfach mal in den Raum. Ich glaube, dass Chirurgen Prämien dafür bekommen, wie viel die operieren. Ist das, ich weiß es nicht. Also ich weiß, das ist jetzt unsere Hausaufgabe an euch. Checkt mal, euer neu erlerntes Wissen könnt ihr jetzt anwenden und mal ein bisschen die Fakten checken zu dieser Aussage, die ich gerade getroffen habe. Also mir hat mal ein Arzt gesagt, da hatte ich Nackenschmerzen und der meinte, ja, ich könnte Ihnen da jetzt Spritzen reinhauen. Ja? Aber lieber bohren wir ein paar Zähne. aber ich sehe gerade, dass Sie Karies an drei Zähnen haben und wir machen das zuerst. und er meinte, ja, Sie haben hier so Nackenschmerzen. Ich könnte Ihnen da jetzt zwei Spritzen reinhauen, so für jeweils 200 Euro, die ich dann bekommen würde, aber ich lasse das, weil das gibt nur mir Geld und Sie haben nichts davon. Bleiben Sie einfach zwei Tage liegen, gehen Sie baden, am besten mit mir. Stellen Sie sich einfach mal nicht so an, Sie Pussy. Ja, ungefähr das. Und ich hab mal Spritzen bekommen in den Nacken. Das weiß ich noch. Da war ich 15, bin mit dem Moped runter zum Arzt gefahren. Ja. Und du wusstest noch nicht, wie man Heroin nimmt und hast einfach mal irgendwo reingesteckt. Der hat mir Spritzen in den Nacken gegeben und das war so ekelhaft. Stell dir einfach mal vor, du sitzt da und der schießt dir von hinten in den Nacken, ja, Spritzen, und du merkst dann am Gaumen, dass irgendwas kalt wird und nass. So quasi French Kissing von hinten mit einer Spritze. Warte mal ganz kurz, aber das geht dann in den Hals rein, oder? Das geht oder in was? Den Hals rein hinten. Also das heißt, der ist mit der Spritze in deinem Hals der drin? Der ist mit der Spritze von hinten in den Hals reingegangen. Warum spritzt der das nicht direkt in den Mund? Na, ich hatte ja Nackenschmerzen, nicht Mundschmerzen. Und ja, aber warum er nicht von vorne spritzt? Hals, aber ich meine, wenn er deinen Hals durchsticht. Vielleicht hat er sich gedacht, vielleicht ist mein Hals einfach zu weich gewesen. So wie der so ein Stück Butter. Durchgestochen. Einfach vorne raus und vorne in den Zahn. Und dann hat er gebohrt. Ich war so betäubt, danach hatte ich super Zähne. Auf jeden Fall, welcher andere Arzt schafft das noch? Stell mal vor, dein Kind hustet ein bisschen. Und dann bist du beim Arzt und gehst hin und sagst so, ja, ist halt eine Erkältung. Und sagst so, ja, sollten Sie mal impfen. Ich meine, also, wo gehen wir denn da hin, weißt du? Dann du gehst crazy zum Arzt und der Arzt sagt dir einfach so, ja, hat Schnupfen, aber... Oder Leukämie. Wir wissen es nicht. Also, ja, genau. Man weiß es nicht, bis wir wissen behandelt Sie, das haben. Das ist einfach so. Man kann es nie genau wissen. Aber Sie kennen ja den schönen Prävention. Ne? Vorsicht ist besser als Nachsicht. Genau. Kann er dich eigentlich heimlich spritzen, wenn du da liegst und der Arzt schleicht sich so langsam ins Zimmer rein? Du guckst so ein bisschen auf deinem Handy, Breitbart News. Ach was, nein, die Juden, Weltverschwörung. Und von hinten kommt heimlich der Arzt und zack, hat er dir eine Spritze in den Nacken gehauen. Ja. Geht sowas? Und dann schreibt er dir es auf. We're under attack all the time. Ja, deswegen sollte man immer eine Waffe. Deswegen immer eine Waffe dabei tragen. Und einen Apfel. One apple a day keeps the doctor away. ja, das war meine schöne Zahnarzt-Story. Schöne Home-Art-Story. Ein kleiner Tipp an die Hörer, das muss ich noch sagen. Die Ärztin, wo ich war, die ist super. Und die hat meine Zähne gereinigt mit so einem Ultraschall-Schwinggerät. Sagt ihr das was? Das ist also so wie so ein kleiner so ein kleiner Haken und der schwingt ganz schnell. Und das Reinigen der Zähne inklusive Zahnstein war gar nicht so unangenehm. Du hast halt die ganze Zeit dieses Bzzz hoch in den Ohren. Cheers. Aber das war noch vom Zahnarzt. Aber es ist sehr viel angenehmer als der klassische Bohrer, der dir den Zahnstein wegfräst. Also, wenn ihr bei einem Arzt seid, ja, und ihr merkt... Verlangt, dass ihr einen Ultraschall haben wollt, dann genau, könnt ihr auch feststellen, ob ihr schwanger seid und dann können wir ein paar Zähne bohren. Genau, und wenn ihr merkt, ihr kommt in die Zahnarztpraxis und euer Zahnarzt hat schon dieses schöne braune Keramikinterieur aus den 70ern, ja, und der hat so eine rote Nase und kommt auf euch zugewandt. Und dann kommt er so, Zigarettchen. Genau, lieber Whisky. Zu einem anderen gehen. Ja. So. Das war meine Vertraut niemanden aus den 70ern. Das ist, glaube ich, die Lesson, die wir mitnehmen. Was haben wir noch so auf der Liste? Mir ist eben eingefallen ist, wo ich das Wort Pussy als derogatory term benutzt habe, um dich als Weichei sozusagen darzustellen. Du musst mich schlaff. Du musst von nun an darfst du nur noch Schlaffschwanz sagen. Schlaffschwanz. Schlaffschwanz. Das habe ich noch nie gehört. Schlappschwanz. Also Schlappschwanz kenne ich, aber Schlappschwanz ist wieder so ein... Schlappschwanz ist wieder zu beleidigen. Das gibt, dann gibt es vielleicht Leute, die haben das und die Leute, die... Ja, aber ich meine, Schlappschwanz ist ja genauso offensive gegenüber Leuten mit erektiler Dysfunktion. Aber das ist ja noch, das hat noch keinen Symbolwert. Du meinst, die Minderheit ist nicht groß genug, um relevant zu sein für Social Justice? Nein. Schlappschwanz hat sich, glaube ich, schon etabliert. Das ist schon angekommen und... aber ich glaube, Schlappschwanz ist noch was anderes. Ja, das kann man sagen. Okay, aber du wolltest... Ich wollte auf etwas anspielen, weil mir danach wieder, weil ich Pussy gesagt habe und das irgendwie das negativ konnotiert war. Und da ist mir wieder eingefallen, wir hatten ja jetzt, also es ist ja die große, wir sind ja so halb, bis auf deine wenig erotische Zahnarzt-Story eben, sind wir ja so ein bisschen halb in der großen Porno- und Medienfolge drin heute. Ich war bei der Story nackt. Das macht du warst bei der Story nackt, siehst du, ne? Da schon ist der Pornobezug wieder da. Es wurde, ja. Und du wurdest penetriert, mehrmals, in den Hals, okay. Und mach mal weiter, ich höre zu. Ich mach mal weiter, du hältst dich einfach zurück. Nein, und da ist mir eingefallen, wir haben ja ein ganz neues, es ging eine große Welle durch die deutsche Medienlandschaft mit Julia Beckers / Team Böhmermann / Neo Magazin Royals Hit, verdammte Scheide? Verdammte Scheide heißt es, glaube ich. Und das ist dieser Song, ich weiß nicht, viele von euch haben ihn wahrscheinlich mitbekommen, wo halt das Böhmermann-Teammitglied Julia Becker halt ihre Scheide oder generell Scheiden von Frauen besingt und sozusagen mit einem, wenn ich das richtig interpretiere, mit einem feministischen Anspruch dahinter und ja, quasi die Kiste aufmacht, dass Frauen immer noch unfassbar viele Steine in den Weg gelegt werden, weil sie eine Scheide haben. Oder weil sie Frauen sind vielmehr, ne? Aber halt mit dem Aufhänger, ich habe eine Scheide. Und ich weiß nicht, hast du den Song gehört? Ich hab ihn mir angehört. Du hast mir das Ding ja geschickt und ich habe mir auch die Kommentare durchgelesen und da unten stand dann nämlich, nee, das ist ja alles nur total überzogen und soll das ein bisschen verhonepiepeln, dieses aktuelle Feministending. Ich kann aber fast 100% sagen, dass es nicht so war. Ich glaube, es war sehr ernst gemeint. Die Message den Eindruck hab ich nämlich tatsächlich ernst. Aus. Also genau, also erstmal vorweg, man muss dazu ja sagen, bevor jetzt das Erdogan-erprobte Anwaltsteam von Böhmermann kommt und uns irgendwie zu Tode verklagt wegen Sexismus. Wir haben ja letztes Mal schon klar gemacht, dass wir große, also Feminismus-Anhänger sind und auch davon ausgehen, dass der Feminismus noch nicht fertig ist. Siehe Beauty-Tipps in Marokko. Nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, ob oder ich habe auch so meine Zweifel, ob der Song irgendwie ja, ob er eine zweite Ebene hat. Eine zweite Ebene, ja. Irgendwie, ich tue mich irgendwie schwierig damit. Ich glaube es nicht. Also, was darauf hinweisen würde, wäre, dass die Fernsehstars, die am Ende dieses Scheidensymbol machen, eigentlich nicht dafür bekannt sind, lustig oder sehr ja, selbstironisch über den Feminismus zu sprechen. Genau, also ich denke zum Beispiel, Nora Tschirner war ja, glaube ich, dabei, wenn ich das richtig gesehen habe. Und sie ist ja auch, also große Feministin, aber halt eben, sie guckt auch sehr ernst rein in der Szene. Also, und ich meine, das ist ja durchaus schon im selbstironischen Anklang ein bisschen drin. Und du hast auch später mal so ein paar, also was ich zum Beispiel nicht schlecht fand, war der Gag mit der empfindlichen Mischhaut oder halt, ne, wer das Gras weggeraucht. Den fand ich übrigens super schlecht. Okay, gut. Ja, ich hätte gern gehört, dass sie Fotze sagt, ja. Das ist auch mein Problem. Das ist für mich aber auch wieder so ein deutsches Comedy-Problem. Dass man dann nicht, okay, dann zieht wenigstens richtig durch. Denn ich glaube, ein Problem ist aber auch, ist ja auch an diesem Scheide mit dem Sternchen über dem anstelle des Ds. Ja. Es geht auch, glaube ich, ein bisschen darum, dass Penis ist immer lustig, aber Scheide ist nicht. Scheide ist awkward, eklig, seltsam. Ja, so. Ich glaube, genau. Das war auch deswegen, eine zweite Ebene gibt, genau, das habe ich auch. Also das habe ich auch verstanden, dass es ein Plädoyer auch für das Wort oder für die Enttabuisierung des Wortes Scheide. Man muss ja auch dazu sagen, man hört das Wort Scheide extrem wenig. Eher dafür im kommt es extrem, ne? Genau, eher im Medizinischen. Dafür kommt es extrem viel oft vor in dem Song, was jetzt den Song in meinen Augen nicht unbedingt besser macht. Und es ist auch wieder so ein Ding, wo ich dachte halt, du kannst natürlich dann wieder umdrehen und sagen so, wäre es jetzt lustig gewesen, wenn man jetzt Penis die ganze Zeit gesagt hätte? Ich glaube nicht. Ich finde halt, ja, achso, sorry. Dass, ja. Ein Problem ist, dass die deutsche sexuelle Sprache sehr unästhetisch ist. Ja. Und zwar, wir stellen uns das jetzt einfach mal vor, wir haben eben über Porno geredet. Oh yeah, shake that ass, oh give me that pussy, yeah, give me your cock. Das klingt wenigstens irgendwie cool oder wenigstens verrucht. Because it's American. Aber im Deutschen, stell dir einfach mal so, ja, zeig mir deinen Penis. Oh ja, komm jetzt sag mal die schöne Scheide. Ja, ja, das also ist Also irgendwie, halt, es klingt noch nicht halt, mal schmutzig. Ob das jetzt rein phonetisch, mathematisch unmöglich ist oder ob das einfach soziokulturell ist, es ist einfach deutsche Pornosprache ist not really a thing. Ja. Also beziehungsweise schon, wenn man sich mal deutsche Pornos angeguckt hat, aber willst du das wirklich? Nein. Das ist halt irgendwie, es ist nicht sexy, es ist nicht ästhetisch. Ist nicht sexy. Also für mich, das ist mein Empfinden davon, aber mich würde es extrem abtören, wenn dann noch zum Beispiel noch so ein sächsischer Dialekt dazu, jetzt komm, jetzt zeig mir deine Scheide. Ich kann nicht mehr sächseln, das ist unglaublich. Was ist los? Du meinst so, ach komm, zeig mir deine Scheide. Na, zeig mir deine Scheide. Ne. Genau. Fände ich auch nicht heiß, und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich fände einen texanischen Akzent auch nicht heiß bei Porno. Yeah, come on, show me that pussy, alright. So, das ist, auch nicht heiß. Aber das, also im Deutschen Deutschen, wenn ich sowas höre, wenn ich zum Beispiel scheide, Penis, entweder grinse ich dann und ich sage, nee, es ist halt, es hat halt nicht dieses sexuelle Ästhetische. Genau, aber gut, das sei mir auch so ein bisschen dahingestellt. Ich glaube, was mich, also wo ich mich ein bisschen frage, weil ich versuche dann natürlich mich auch damit auseinanderzusetzen und sagen so, okay, pass auf, ich will versuchen von, weil ich bin nun mal einfach keine Frau, so, und ich will versuchen, mich soweit irgendwie möglich zu befreien von jeglichem, ja, Bias oder irgendwie ne, was auch immer, was ich da vielleicht an repressed, an unterdrückten Hass gegen Frauen in mir habe. Oder weiß ich auch nicht, ja, an irgendwelche Vorurteile, mich davon zu lösen und zu sagen, so, okay, meine erste Reaktion war, ich find's nicht lustig oder in weiten Teilen nicht lustig. Mhm. Auch wenn sie dann später nochmal versuchen, irgendwie das ein bisschen rauszuholen, mit dem so, wer hat das Gras weggeraucht, die Scheide, so, deutsche Popkulturreferenz, wo ich sage, so, ja, okay, ist ganz gut, aber das reißt jetzt für mich auch nicht mehr rum. Und ich glaube, und das ist so, wäre mein vorläufiges Ergebnis dieser Analyse und vor allem auch der Selbstanalyse, warum ich es nicht so unfassbar brüllermäßig finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass es halt, obwohl der Song sozusagen die Botschaft ist, ist ja Empowerment, wenn ich das richtig verstehe, zu sagen so, komm Frauen, irgendwie, wir uniten uns jetzt und wir schwingen unsere Scheiden und wir erheben uns und so weiter und so fort. Aber das geht für mich sehr konträr mit, Gefühl zumindest, mit der Darstellung, dass halt im ganzen Song besungen wird, was alles nicht geht, weil sie eine Scheide hat. Also zum Beispiel, ich darf nicht boxen, weil ich eine Scheide habe. Ich darf nicht Maschinenbau studieren, ich kann keine Fernsehshow haben und ich darf, ich darf nicht in den Ultrablock, weil ich eine Scheide habe. Was natürlich, also jetzt mal rein pragmatisch natürlich Schwachsinn ist, aber klar, das ist natürlich übertrieben, um halt diese gewisse Missstände anzuprangern, die ja möglicherweise durchaus da sind. Aber es ist eben so dieses, du hast, anstatt zu sagen, es wirkt zu sehr, oder für mich, glaube ich, zu sehr ernst, verzweifelt, selbstmitleidig, meinst du, glaube ja, ich, wieder. Ja, ne? Genau. Ich will halt, das ist immer dieser, ne, da kommst du sehr schnell in diese Ecke, so, jetzt hör doch mal auf zu jammern. Darum geht's mir nicht. Aber ich glaube halt, dass das Problem ist, du kommst dann als Rezipient, als Empfänger in eine Ecke, wo du dann eher auf so einer Empathieschiene landest und sagst so, that really sounds bad. Umgekehrt, wenn jetzt jemand wie Louis C.K. sagt, ne, meinetwegen, oder meinetwegen irgendwie Sarah Silverman, keine Ahnung, ich bin jetzt Louis C.K., wahrscheinlich weiß ich einfach mehr, weil ich mehr von dem gesehen habe, ne, sagen so, look at me, I'm like this fat fuck 40-year-old guy with no hair and I haven't seen my dick in 5 years. Ja auch, das ist ja auch das, ganz kurz, das ist auch das, was ich meine, weil der nämlich dann wirklich noch einen Schritt weiter geht und nicht nur sagt, ja, ich kann ja das und das nicht, weil ich nichts dafür kann oder ähnlich, sondern der langt halt wirklich zu, so wie es ja auch viele weibliche Comedians machen, die nicht davor zurückschrecken und sagen, ja, ich bin halt auch manchmal eklig und, ne, aber halt, vielleicht ist der Song einfach nur ein bisschen oberflächlich zusammen mit Selbstmitleid, aber noch ganz kurz, eine zweite Ebene, die es da noch gibt, sie ist ja nun auch Comedian, Witzeschreiberin und es geht dabei jetzt nicht nur darum, Frauen können das und das und das nicht machen, es geht ja auch ganz klar um ihre Zunft und auch dieses alte, Frauen sind nicht lustig, Frauen können nicht lustig sein, Frauen sind lustig, sondern wirklich einfach mal, okay, diese Scheide, es gibt ja auch wirklich dann ganz oft dieses Scheidensymbol und ähnliches und dann gibt es ja auch wieder das Penissymbol mit dem mit der Wurst. Es geht ja auch darum, warum ist Penis lustig und warum ist Penis in der Popkultur angekommen, und gilt als etwas Lustiges, etwas Fallisches, ist Penis und nicht ist, aber Scheide ist immer dieses da kommen Kinder raus, was auch immer. Ja? So, darum geht es ja auch. Eklige Geschichte. Muss man da nicht Erziehungsarbeit leisten und sagen, okay, wenn wir uns über Geschlechtszelle lustig machen, ne, also wirklich Emanzipation und Gleichberechtigung, genau, auch im Humor. So, darum geht es ja nun wirklich auch. Es geht ja nun wirklich da um sie und ihre Position als Witzeschreiber. Und ich muss sagen, ich finde, sie singt sehr gut und ich fand den Song auch ganz absolut gut. Also ja, musikalisch fand ich es rein technisch, das ist auch wieder so, also musikalisch top, aber... Genau, das ist so, ich finde es total scheiße, aber ich finde es echt gut, wie er es gemacht hat. Also ich bin ja kein Nazi, aber Ich finde es nicht total scheiße. Mein Problem ist es, ich fand es ein bisschen langweilig, mich hat es nicht gehabt, mich hat es nicht umgehauen, mich hat es nicht geschockt. Ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß, dass ich solche Ressentiments habe. Ich habe Ressentiments gegen Scheiden. Diese klassischen, das ist meine Erziehung. Beziehung. Ich bin in einem Penishaushalt groß geworden. Ja, absolut. I'm just a dick kind of guy. Man, ich weiß noch, ich saß damals vor der Bravo und ich habe da gelacht und dann kam mein Vater gleich rein, haut mir eine runter. Hast du auch gerade über eine Scheide gelacht? Du guckst dir jetzt hier diesen Abercrombie Fitch Katalog an, so lange bis du Penisse lustig findest. Ja, genau. Und dann also mochtest du Penisse einfach sehr, sehr. Und seitdem dreht sich bei mir alles darum. Um es ist ja alles nur fäkal. Wie bei allen Männern. Ja, nein, ich denke, so ähnlich so oder so ähnlich kann man das festhalten. Rein phonetisch ein hübsches Aufzeigestück dafür, dass halt das Wort Scheide irgendwie stigmatisiert ist. Ja, aber ist halt so. Eben irgendwie auch nicht mehr. Also meines Erachtens. Und ich glaube halt, dass wir. Ich kenne Julia Beckers sonstigen Stand-up oder Comedy-Kram nicht, deswegen kann ich es nicht so gut beurteilen, aber ich denke auf jeden Fall, dass. Dass wir durchaus, also auch im deutschen Sprachraum, weibliche Hochkaräter haben, was Comedy angeht. Wie halt zum Beispiel Martina Hill, die ich sehr mag, also die auch immer bei der Heute-Show dabei ist. Oder auch, die man von Switch kennt. Oder eben zum Beispiel Hazel Brugger, die ja so ein bisschen Newcomer-mäßig ist und die ich für ihre trockene Art it's funny, ihre trockene Scheide total schätze. Ja, genau. Ja, so. Aber jetzt, wenn man es ein paar Mal gesagt hat, ist gar nicht mal so schlimm. Scheide, was denn? Ne? Scheide? Ja, Scheide. Ja, aber ich finde, deswegen interessant, also deswegen hat es vielleicht sogar seinen Zweck total erfüllt, zu sagen, weil ich habe es auch geguckt, ich dachte so, okay, can you please stop saying that word now? It's kind of freaking me out. Und jetzt, vielleicht jetzt, ist das, geredet, vielleicht ist einfach die Toleranzgrenze. Einfach der befreiende Umgang. Vielleicht ist das einfach der, ein bisschen, wir Männer waren wahrscheinlich wieder zu oberflächlich, um zu sehen, dass es einfach nur darum ging, einen Befreiungsschlag auf einer sprachkulturellen Ebene. Aber ist ja auch alles also okay. Mein Problem ist einfach, ich hätte es gerne ein bisschen mehr auf weniger auf die Nuss weniger gehabt, Pathos, aber dafür lustig. Weniger Pathos. Genau, weniger Pathos, weniger Selbstmitleid. Ja. Und vielleicht im großen Scheide 2 Song. Scheide jetzt große, genau. Vielleicht können wir mal einen lustigen Scheide. Deswegen, Hashtag der Woche, Je suis Scheide. Je suis Scheide. Und doch, ich find's auch alles okay, aber ich bin ja auch selber gar nicht der riesige Neo Royal Fan. Ich hab immer, wenn ich Zeit habe, alle so, aber nein, weil das ist auch wieder so ein Ding, wo ich einfach da sitze und dann denke, irgendwie das ganze Internet bustet a nut irgendwie und geht total ab auf diesen Song. Ich denke so, guys, it's really not that funny. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich Frauen hasse. Frauen sind nicht lustig. Klammern, ich hasse Frauen so hart. Frauen raus aus Deutschland. Nein. Ja. So, nein, ich hätte dann man lieber, merkt schon, dann man merkt schon am leichten Stammeln merkt man, dass die gute Frau. Siehst du, ich bin total verunsichert in meiner freien Meinungsäußerung hier. Ich habe das Gefühl, gleich kommt irgendwie jemand und klatscht mir seine Scheide ins Gesicht. Oder stülpt mir von hinten die Scheide über. Which would actually be super hilarious. aber auch nur, weil ein Mann in der Geschichte vorkommt. Ja. Okay, gut, ich glaube, wir haben das Thema zu Genüge caressed. mit unseren Zungen. Jesus. Was ist denn noch so passiert diese Woche? Kriegen wir noch ein Non-Porno-Thema hin? Gibt es eigentlich irgendwas Neues von Sebastian Ederti? Weil ich hab mir damals gedacht, ich fand das damals so albern. Ich habe jetzt gestern mit einem Freund darüber gesprochen. Es war so unheimlich albern, dann dieses und dann wird das Notebook in der Bahn geklaut. Und er hat ja auf jeden Fall, jemand hat ja gesnitcht, ne? Jemand hat ihm ja Bescheid gegeben, gesagt, hier, Sebastian, du, lösch mal die Kinderpornos auf deinem Rechner, die kommen vorbei. Und wenn du dabei bist, lösch auch das neue U2-Album aus deiner iTunes-Liste. Und aber ich dachte mir dann einfach, wie seltsam ist das? Die Polizei kommt da an, die Wohnung ist aufgeräumt, die Festplatten sind leer. Und dann nicht mal irgendein Shit, noch nicht mal, na, irgendwas. Der hat ja wenigstens so 2-3 Bilder von, was weiß ich, Erstlings Family Kindermoden auf dem PC haben können. Wo man dachte, okay, ja, war wohl falscher Alarm, ist wohl gar nicht so schlimm. Aber so komplett clean war halt dann doch seltsam. Und dann war er jetzt einfach weg. Und ich habe eine Idee, wie man das machen kann. Und zwar, dass man national. Ich hab überhaupt keine Ahnung von der Story, deswegen, ja. Achso, du weißt gar nichts mehr von der Story? Also nein, doch, ich meine, ich weiß die grobe Story, aber du bist so detailliert drin. Es geht vielleicht gar nicht so viel. Also es geht halt darum, Sebastian Ederti hatte wohl kinderpornografisches Material auf seinem PC, auf seinen Festplatten. Und zwar von einem kanadischen Händler. Ja, das weiß ich sogar. Aber jetzt diese Details mit Wohnung war aufgeräumt. Also und dann kam die Polizei und die Kinderpornopolizei kam vorbei. Und es war halt alles aufgeräumt, alles sauber. Und das Notebook, das er dann abgeben sollte, weil man ja auch in den Tiefen der Festplatten noch alles Mögliche finden kann, war dann auf einmal in der Bahn, hat man ihm das geklaut. So, und das wirkt ja. dann halt alles sehr verdächtig. Und naja, ich denke mir, wenn man das Ganze so ein bisschen, wie bei diesem Terror ihr Urteil, so ein bisschen öffentlich macht und öffentlich behandelt, oder vielleicht kriegt man ihn auch dadurch, vielleicht in so einer Politik-Wer-wird-Millionär-Sendung oder Politik, Familienduell, dann steht da der Ederti und noch ein paar andere und da kommt, Herr Ederti, okay, und jetzt zur finalen Runde. 100 Leute haben wir gefragt, wenn sie ihr Notebook verstecken wollen würden, wo wird, oder zum Beispiel, Herr Ederti, wir haben 100 Leute gefragt, wenn sie Bilder von Jugendlichen oder Kindern kaufen würden in Kanada, bei welcher Firma würden sie, wäre das nicht super, dass so für die ganze Familie? Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu, ja. Nicht? Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel Sensationalismus. Sagt man das so? Sensationalismus für so ein ernstes Thema? Ach, aber klar, in einer ach ja. Ich finde es auf jeden, muss, ich find's auf jeden so Fall schlimm, dass das Ganze ein bisschen mehr Fun embracen. Ich finde es, jetzt mal ohne Fun, ich finde es grauenhaft, ja, dass der Typ einfach entkommen konnte, ja, kaum eine Konsequenz daraus gespürt hat, außer, ja, ich habe meinen Job verloren. Ja, no shit, du hast die Kinderpornos angeguckt und vielleicht Schlimmeres gemacht. Natürlich verlierst du deinen Job. Du bist ein Mann, du bist eine Person des öffentlichen Lebens, nee. Du Arschloch. Und, aber er hat seinen Job verloren, ne? Er ist raus. Er arbeitet jetzt nicht irgendwo im Archiv. Warte mal, im Archiv. Ich google mal kurz was bei Sebastian Ederti. So. Der leitet jetzt den Kindergarten im Willy Brandt-Haus. Sebastian Ederti, der Politiker. Genau, schauen wir schnell nach. Wir wollen euch ja die freshesten News von Wikipedia. Stand: Zwischenzeitlich lebt er in Nordafrika und ist mit einem Hotelmanager verlobt. Was? What? Ah, interessant. Das habe ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Zeiger gehabt. Okay. Dass er in Afrika wohnt oder dass er mit einem Hotelmanager verlobt ist? Weder noch. Also Nordafrika und in einem Hotelmanager verlobt. Er plant mit ihm eine eingetragene Lebenspartnerschaft in Deutschland. Mhm. Okay. Und der Hotelmanager weiß das schon? Weil das ist wirklich wichtig, ne? Du kannst ja nicht mit einem Mann zusammenziehen, der ständig seine Notebooks verliert. Vielleicht hat er den Hotelmanager einfach in Kanada gekauft und Es ist alles super. Das ist übrigens, wenn wir jetzt mal wieder bei Humor und ähnlichem sind, ne? Also ich natürlich nicht, der Max findet das Pädophilie, glaube ich, schon relativ lustig. Aber wir finden das natürlich nicht lustig, aber manche Sachen muss man einfach mit Humor lösen. Es gibt Sachen, die sind so pervers, so abgedreht. Du hast so wenig Schnittmenge mit solchen Leuten, dass du einfach, du kommst gar nicht anders über das Thema hinweg, durch das Thema durch. Wie willst du das denn lösen? Außer, ja, wir spenden einmal im Monat etwas und halten die Augen offen nach verdächtigen SPD-Politikern, die sich am Bahnhof rumtreiben und Polaroid-Bilder verkaufen. Aus einem Bauchladen heraus. Ja. Es ist doch alles. Es bleibt die Welt ist doch verrückt. Du, ganz kurz, wollen wir mal eben ganz kurz nochmal eine kleine Mini-Pause gehen, weil ich glaube, hier geht gerade irgendwie die Staubsaugerparty des Jahrhunderts los in unserer Wohnung. Ich glaube, wir feiern die kleine Staubsaugerparty-Pause damit, dass wir jetzt eine kleine Staubsaugerparty-Pause Ende machen. Mit der lustigen Sebastian Ederti Where Are They Now Story. Sebastian Ederti Catching up with the Edertis. Schwul und verlobt in Afrika. Das wäre eine coole Sendung für Fox, oder? Die Aussteiger. Schwul verlobt und pädophil in Afrika. Die neue Fox-Sendung. Okay. Alles klar. Gut, wahrscheinlich hast du recht. Ich glaube, wir sind sowieso. Ich glaube, die Wartezeit ist auch eigentlich. Wir müssen auch eigentlich langsam mal. Eigentlich die müssen uns noch langsam mal hier zum das Ergebnis von unserem kleinen Vorstellungsgespräch. Hey, kurze Durchsage. Die Terrorzelle Creamspeak bitte zum Büro des großen Anführers. Die Terrorzelle Creamspeak bitte zum großen Anführer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao! So, ich bin jetzt aber auch wirklich mal gespannt, wer der Anführer ist. Und ich meine, wenn du das nicht eben alles falsch gemacht hast von Pädophilie wieder zurück zu Gänseschmalz, dann sollten die uns doch eigentlich nehmen, oder? Ich habe das genauso gemacht wie damals im Bibelcamp. Genau das Gleiche. Es sah genauso aus. Das ist das gute Recipe. Das, erst massieren, dann versacken, einreiben, Gesicht hinhalten, Prostata, dann 3 Ave Maria und du gehst nach Hause und kriegst 1.000 Euro zum Konfirmanden. Zur Konfirmation. Genau das Gleiche gemacht. Ich weiß nicht, wollen wir mal hier irgendwie... Ja, komm. Wir wünschen unseren lieben Hörern, den liebsten und tollsten Hörern auf dieser Welt, eine wunderschöne Woche. Es gilt wie immer, wir haben übrigens, wir haben 2 Leserbriefe, die wir aber diese Woche nicht geschafft haben vorzulesen. Holen wir nächste Woche auf jeden Fall nach. Das habe ich wieder gar nicht mitbekommen, du hast hier wieder Informationen vorenthalten. Endlich mal das Passwort. Ich hab das Passwort, aber ich habe zu viele Google-Accounts. Okay. Ich muss weil das Ding ist, ich suche die ganze Zeit nach ISIS und und Edati und ich muss meine Suchergebnisse ein bisschen auf mehrere Accounts verstreuen, damit ich nicht von BND, NSA oder NASA wahlweise verhaftet werde. Ja, deswegen muss ich das ein bisschen aufteilen, deswegen kann ich nicht immer unsere E-Mails lesen, aber dafür machst du das ja. So, ich würde sagen, wir gucken jetzt Wusstest mal nach. Wusstest du, dass sich Florian Silbereisen und Helene Fischer beim Koksen auf der Behindertentoilette des ARD kennen und verliebt haben? Nein. War aber wirklich. Sind sie zusammen auf Flitterwochen mit dem nordafrikanischen Hotel? Im Hotel sind jetzt in Afrika, genau. Okay. Okay, also noch einmal, wir wünschen euch eine ganz fabelhafte Woche. Wenn ihr Fragen, Hörerbriefe, Anregungen, Kritik wenn an uns ihr jetzt, habt. Wenn wir euch jetzt fundamental verunsichert haben über eure Scheide und oder Penis und ihr Fragen zu eurem Geschlecht habt oder aber auch zu Pornografie und eurem besorgniserregenden Pornokonsum, dann schickt uns eure Lieblingspornos an creamspeaktv@gmail.com oder aber auch @realcreamspeak auf Twitter und schickt uns eure Fragen und wir werden sie nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. So, genau. Wir schauen uns jetzt mal an, wer der Hauptterrorist von Space ISIS ist und euch hören wir in der nächsten Woche. Wir sind Masche und Max, das war Creamspeak. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Schwul verlobt und pädophil in Afrika. Soll ich einfach Hoden lecken machen? Och ja, es war eigentlich ganz nett, ne? Also wir haben da erst ein bisschen gequatscht und war Kindheit und alles Mögliche. Dann haben wir uns beide ausgezogen und gegenseitig die Hoden massiert und ja, während ich ihm dann die Prostata mit Gänseschmalz angerieben habe, hat er mir. Dude, das war so gut. Ja, während ich ihm dann so von hinten die Prostata mit Gänseschmalz. Hast du auch verdient, du. Ja, komm her, du kleine Sau, du. Du bist auch. Also, wir haben erst ein bisschen gequatscht, Kindheit durchgesprochen und dann haben wir uns ausgezogen und gegenseitig die Hoden. Uns ein bisschen gegenseitig die Hoden massiert. Okay. Ja, da haben wir uns ein bisschen gegenseitig die Hoden massiert und ja, ich habe mir dann von hinten so die Prostata mit Gänseschmalz eingerieben und wir hatten mir ins Gesicht gepinkelt. Okay.